da haben wir das Verhängnis. Der Mann verstand nicht, was er übersetzen sollte, und legt sich, so gut es geht, einen Sinn zurecht. Totale Sinnveränderungen fließen ihm beim Übersetzen aus der Feder. Dieser Übersetzer muss ein Trottel von außergewöhnlichem Format gewesen sein. Oder kannte er als Franzose vielleicht kein Latein? Warum übersetzte er dann, wenn er nichts davon verstand? Es handelte sich doch nicht um eine Schularbeit, eine Übung, sondern um eine hochwichtige Angelegenheit, um die Übersetzung der Ordensregel ins Französische. Verstand der Mann als Laie nicht viel Latein, so brauchte er nur einen Fachmann, einen Priester, um Rat anzugehen oder vielmehr diesem die Arbeit zu überlassen. Solche Priester, die ihnen den lateinischen Text übersetzen konnten, hatten nach der Überlieferung die Templer immer bei sich. Aber nein, ein Stümper muss höchst flüchtig und missverständlich die Statuten übersetzen, und die erfreuten Ritter nehmen ein solches sinnverdrehtes Machwerk mit Dank an, verwahren es als kostbares Instrument ihrer Ordensregel in einem ihrer Archive und lassen von dem Produkt sogar Abschriften herstellen. Lächelnd werden sich inzwischen schon die Leser meiner früheren Schriften der stattlichen Reihe von geistigen Zwillingsbrüdern erinnert haben, die unser Übersetzungstrottel im Mittelalter aufzuweisen hat. Aber wie steht es um den lateinischen Text für sich? Könnte nicht dieser echt sein? Aber siehe, auch er hat seine Besonderheiten. In den erhaltenen beiden Handschriften sind die verschiedenen Kapitel verschieden geordnet. Das brauche kaum besonders aufzufallen, meint zwar Schnürer, weist dann aber selbst auf eine weitere befremdende Erscheinung hin, dass nämlich in derselben Handschrift die Reihenfolge zwischen voraufgehendem Inhaltsverzeichnis und dem Kapitel Text nicht die gleiche ist, dass in V wie in A der Text nicht völlig mit dem vorausgeschickten Inhaltsverzeichnis in der Reihenfolge übereinstimmt. Wieder hat da irgendein Trottel Verwirrung angestiftet, diesmal sogar im ursprünglichen Text. Was sich bereits axiomatisch aus der Generaltatsache, vor dem 15. Jahrhundert existierte noch keine Universalkirche, ergibt, dass nämlich die Berichte von der Gründung, dem Zwecke und den angeblichen Taten des Templerordens erlogen sind, das hat unsere kurze Betrachtung der ursprünglichen Templerregel erhärtet. Und auch das Ende des Ordens, das uns an dieser Stelle besonders interessiert, seine Vernichtung, der ganze Templerprozess ist ein gewaltiges Lügengewebe. Indem wir auf die Katastrophe des Templerordens näher eingehen, werden die Beweise für die Verfälschung nicht lange auf sich warten lassen. Was führte nach der gefälschten Überlieferung zu der Katastrophe, die den Templerorden vernichtete? Philipp IV., der Schöne genannt, Frankreichs Monarch, habe die Vernichtung des Ordens beschlossen, meldet die Geschichte. Warum Philipp der Schöne die Vernichtung des Ordens beschlossen, ist nicht vollständig aufgeklärt, hören wir von unseren relativistischen Historikern. Wahrscheinlich war Philipp auf die Macht des Ordens eifersüchtig und nach seinen Schätzen gierig. Zu seinen absolutistischen Tendenzen passte gar übel eine Korporation, die in Frankreich sozusagen einen Staat im Staate bildete und über ein stehendes Heer von 15.000 Reitern verfügte, das unter Umständen dem König sehr gefährlich werden konnte, siehe Seite 412. Dazu kam, dass nur ein tüchtiger Griff in das Besitztum des Ordens der peinlichen Finanznot des Königs ein Ende machen konnte, Seite 413. Natürlich habe König Philipp, so sagen die Forscher, nicht offenherzig bekennen dürfen, dass er nur aus Habsucht die Ausrottung der Templer anstrebte. Er musste, um sein gemeines Vorgehen beim Volke zu rechtfertigen, einen ideellen Grund ausfindig machen. Auf welchen ideellen Ausweg also verfiel der König? Das Templergut konnte der König nur bei einer förmlichen Aufhebung des Ordens erlangen. Diese konnte aber nur erzielt werden, wenn gegen ihn die Anklage auf Häresie erhoben und begründet werden konnte. Es mussten sonach die Templer als Ketzer erscheinen. Seine Pflicht war es dann, einzuschreiten. Nun war aber eine Aufhebung des Ordens Amtssache des katholischen Universalpapstes, Den Papst Clemens V. musste also Philipp davon überzeugen, dass die Tempelritter arge Heretiker seien, um ihn zum Einschreiten zu bewegen. Vor allem kam es darauf an, Beweise für die Ketzerei der Ordensmitglieder in die Hände zu bekommen. Und da ist es, wie Hefele meint, unbestreitbare Tatsache, dass Nogaret, der Siegelbewahrer des Königs, im Verein mit einigen gewissenlosen Priestern, darunter auch der Beichtvater des Königs, einige Zeit vor Ausführung des geplanten Schlages irgendwie unsaubere Praktiken getrieben hat, teils mit abgefallenen oder aus dem Orden gestoßenen Templern, teils mit solchen, die unter schamloser Rechtsverhöhnung ins Gefängnis gebracht und da selbst malträtiert wurden. Seite 415, Anmerkung 2. Durch Folter und andere unsaubere Praktiken erhielt König Philipp also die gewünschten Beweise und schilderte daraufhin dem Universalpapst Clemens den Orden als einen Pfuhl von Lastern, Gräueln und Ketzereien. Die kirchliche Untersuchung aber, die der Papst infolge dieser schmählichen Verleumdungen in Aussicht gestellt hatte, konnte und durfte der König nicht abwarten. Er wäre ja hierdurch unfehlbar als ehrloser Verleumder entlarvt worden. Er musste ihr vielmehr durch einen Gewaltakt zuvorkommen. Seite 415. Dieser königliche Gewaltstreich bestand darin, dass am 13. Oktober 1307 in der Frühe des Tages sämtliche Templer in ganz Frankreich verhaftet und ins Gefängnis abgeführt wurden. Der dann einsetzende große Prozess, der gleichzeitig von königlicher und päpstlicher Seite durchgeführt wurde, endete mit dem erstrebten Ziel der Verbrennung zahlreicher Tempelritter und der Aufhebung des ganzen Ordens. So etwa, sagen unsere Forscher, hat sich die betrübliche Katastrophe des Templerordens nach den überlieferten Quellenberichten zugetragen. Der Orden ist unschuldig verurteilt worden, das heißt, er war in Wirklichkeit der angeklagten Gräuel und der Häresie nicht schuldig. Das ist heute die durchaus vorherrschende Ansicht der Historiker.